Nordwestradio. Feature. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ihnen allen zunächst ein frohes Osterfest. Wir möchten Sie heute zu einer Osterspazierfahrt durch die Geschichte einladen. An Bord eines 67 Meter langen Schiffes, das zur Kaiserzeit im emsländischen Papenburg gebaut wurde und für den Einsatz in den deutschen Kolonien bestimmt war. Heutzutage heißt das Schiff zwar anders, ist aber nach wie vor auf dem Tanganyika-See im Herzen Afrikas unterwegs. Feature-Autorin Judith Fehrenbacher ist dort an Bord gegangen und erzählt über Geschichte und Gegenwart jener Menschen, die im Laufe der vergangenen fast 100 Jahre mit diesem Schiff in Berührung gekommen sind. Mein Großvater hat über 50 Jahre an der Werft gearbeitet und ich erinnere mich gut an meine Kindheit, als mein Großvater immer erzählte, wie toll doch diese Graf Götzen damals gebaut worden ist. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass es eine größere Attraktion geben kann für unseren Ort, als eben dieses historische Schiff hier an seinen Entstehungsort zurückzuholen. Jenseits von Papenburg, im Kielwasser deutscher Kolonialgeschichte. Von Judith Fehrenbacher. Ananas, Seife, Eisenstangen, Matratzen, Trockenfisch, ein Solarmodul. Hafenarbeiter wuchten Säcke und Kisten in den Schiffsbauch. Passagiere streiten mit Trägern über die Platzierung ihrer Fracht. Ein Mädchen im rosa Spitzenkleid dreht an den Knöpfen eines Transistorradios. Ein Mann trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift »My school is my chance«. Ich bin an Bord der Liemba. Die Liemba gilt als ältestes Passagierschiff der Welt. Früher hieß die Liemba Graf Götzen und fuhr unter deutscher Flagge. Der Anker ist gelichtet, es kann losgehen. 4 Tage dauert die Reise. Von Kigoma in Tansania nach Sambia und zurück. Über den Tanganyika-See im Herzen Afrikas. Stunden später. Wir sind mitten auf dem See. Ich stehe an der Reling. Der Handlauf vibriert im Takt der schweren Dieselmotoren. Neben mir schaut ein Masai übers Wasser. So mitten auf dem Wasser. Kein Baum, kein Haus, kein Vieh weit und breit. Schrecklich sei das. Aber sein Onkel heirate in Sambia, da müsse er natürlich hin. Als ob es nicht genügend Frauen im eigenen Land gäbe. Auf dieses Schiff kannst du dich verlassen, habe sein Onkel gesagt. Das fährt schon seit 100 Jahren. November 19. Die Kapelle des Turnvereins spielt zur Schiffstaufe die Kaiserhymne. Der Anlass ist würdig genug. Kaiser Wilhelm hat die in Papenburg ansässige Meyerwerft beauftragt, ein großes Dampfschiff zu bauen. 67 Meter lang, 10 Meter breit. Doch der Festakt verläuft anders als sonst. Das Schiff wird nur probehalber zusammengeschraubt und unter Dampf gesetzt, nicht aber zu Wasser gelassen. Der eigentliche Stapellauf ist im 10.000 Kilometer entfernten Kigoma am Tanganyikasee vorgesehen. Wie aber soll der Dampfer von Papenburg ins tiefste Afrika gelangen? My name is Captain Titus Benjamin. I've been the captain of this ship. Ich besuche Kapitän Titus Benjamin in seiner Kabine. Almost 10 years. Yeah, we did some reformation. Einiges sei renoviert worden. 1993, der Kompass, das Radar, die ganze Kommandobrücke sei eigentlich neu. Aber der Rumpf und alles andere da draußen, das sei unverändert. Wie im Jahr 1913. Der Kapitän trägt ein weites T-Shirt und Trainingshosen. In Uniform habe ich ihn während der gesamten Reise kaum gesehen. Tropenhelm, aus Holundermark mit weißem Wollstoff überzogen, nach Muster. Fliegender Reichsadler, vergoldete, geriefelte Spitze auf klauenförmigem Untersatz. Befestigung der vier Klauen erfolgt durch vier goldene Sterne am Helm. Überrock von dunkelblauem Tuch, wie für Marineinfanterie und nach preußischem Schnitt. 4 cm Umklappkragen vom Stoffe des Rockes mit weißer Passpolierung, ohne Kaiserkronen und mit schwach abgerundeten Ecken. Aus der Bekleidungsvorschrift für die kaiserlichen Schutztruppen in Afrika von 1891. Die meisten Dörfer am Tanganyika-See haben keine Straßenverbindung. Sie sind ganz auf das Schiff angewiesen. Wenn die Leute das Schiff verpassen, müssen sie ihre kleinen Boote nehmen, sagt der Kapitän. Aber die seien bei Seegang lebensgefährlich. Nach der Schiffstaufe wird die Graf Götzen wieder auseinandergeschraubt und akribisch verpackt in 5000 Kisten. Der gigantische Bausatz soll in mehreren Schiffsladungen nach Dar es Salaam, nach Deutsch-Ostafrika, gebracht werden. Wir nähern uns der ersten von 17 Haltestationen auf der rund 700 Kilometer langen Route nach Sambia. Ich stehe mit Daniel an der Reling. Daniel ist Anwalt. Er arbeitet im Auftrag der katholischen Peace and Justice Commission in Kigoma. Die kümmere sich um die Interessen derer, die in abgelegenen Gebieten leben und keinen Zugang zum Rechtswesen haben. I'm professionally a lawyer working with Justice and Peace Commission of the Catholic Diocese of Kigoma. The mission of our organization is to be the voice of the voiceless. Die Klientin, zu der Daniel fährt, ist kürzlich Witwe geworden. Die Regierung verzögere die Bearbeitung der Rentenanträge. Oft gingen die Witwen sogar leer aus, weil man zum Amt gehen und Dokumente ausfüllen müsse. Die meisten Leute hier seien aber Analphabeten und zu arm, um sich solche Reisen leisten zu können. Erster Halt, mitten auf dem Wasser. Die meisten Dörfer am See haben keinen Anleger, der für die Lembar groß genug ist. Deshalb muss umgeladen und umgestiegen werden. Eine Barkasse ist seitlich herangefahren. Ein Bootsmann klettert durch die Ladeluke an Bord der Lembar, steigt über Reissäcke und Schultern hinweg und zieht sich an den Rumpfstreben bis ins Oberdeck hoch. Hier fängt er ein nach oben geworfenes Seil und vertäut es an der Reling. Jetzt können die Passagiere umsteigen. Dutzende helfender Hände strecken sich Mensch, Tier und Gepäck entgegen. Ja, sagt Daniel. Es sei spannend, den Leuten beim Ein- und Aussteigen zuzusehen. Das Geschehen sei sehr riskant. Es gebe keine Rettungsvorrichtung, wenn jemand ins Wasser falle. Und schwimmen, das sei Luxus. Die Menschen in den Dörfern rund um den See haben andere Sorgen. Woher bekomme ich die nächste Mahlzeit? Darüber zerbrechen sie sich den Kopf, nicht über Schwimmen. Das Zittern der wieder gestarteten Motoren durchläuft das Schiff. Die Bootsleute treiben zur Eile. Ein paar Meter von mir entfernt steht eine Gruppe Rentner aus Österreich. Es sind die einzigen Weißen außer mir an Bord. Auch sie beobachten das Ein- und Aussteigemanöver und kommentieren es. Die Bootsleute, sagen sie, müssen schon extrem gesund und fit sein. Eine normale Kreuzfahrt haben sie schon gemacht, sagen die Österreicher. Aber sowas haben sie noch nicht erlebt. Ursprünglicher ginge es ja wohl nicht mehr, wie sie es jetzt erlebten. Wirklich, mitten unter dem Volk. Ja, also ich meine, Kreuzfahrt, eine normale Kreuzfahrt, das habe ich schon gemacht. Aber sowas, also das habe ich noch nicht erlebt. Ja, das habe ich noch nie gesehen. Schon immer, Kreuzfahrt, glaube ich, gibt es ja nicht. Ja, das, also ich meine, ursprünglich geht es ja nicht mehr so, wie wir es jetzt machen. Im Gombe-Nationalpark seien sie gewesen. Super schön, die Lodge im hintersten Urwald und der Service perfekt. Zu Hause haben sie gesagt, macht euch gefasst, wenn das Schiff untergeht, fressen mich die Krokodile. Aber dann habe es geheißen, die gebe es nur an bestimmten Stellen und man müsse keine Sorge haben. Aber wir sind im Gombe-Nationalpark gewesen, das war schön, ja, gell? Fantastisch. Die Lodge ist ja was, so was Schönes da hinten. Ja, wir waren, der hat uns am besten, also ja, herrlich. Und das Service, also da im hintersten Urwald, das war einfach perfekt. Das hat man nicht erwartet. Ja, weil ihr habt es ausgesagt, da, mei, macht es euch gefasst. Wenn das Schiff untergeht, dann fressen wir die Krokodile. Und dann hat es aber geheißen, es gibt nur an gewissen Stellen gibt es Krokodile in den Flussmündungen. Und da hat man sowieso keine Sorge gehabt, wo wir waren. Ein Genuss und die Temperatur, wir waren alle begeistert. Ende Dezember 1913. Die zerlegte Graf Götzen ist in Dar es Salaam angekommen. Von hier soll sie per Eisenbahn weiter transportiert werden, aber die Papenburger Delegation muss sich noch ein paar Wochen gedulden. Die Gleise der Bahn sind noch nicht verlegt. Süßen Rothers Kolonialkalender. Mehr Dampf baut Bahnen. In allen unseren Kolonien kracht gegenwärtig die Axt, donnert der Sprengschutz, freie Bahn zu schaffen für den Unterbau, der den Schienenweg tragen soll. Nicht regenarme Steppe, nicht Fels, nicht Wasser, nicht Urwald vermag ihn aufzuhalten. Siegreich dringt er vor, ein Wahrzeichen des Ernstes, mit dem die Europäer begonnen haben, den schwarzen Erdteil ihrer Kultur dienstbar zu machen. März 1914. Auf der neu gebauten Bahnstrecke erreichen die Papenburger Tabora. Kurz dahinter ist Endstation. Ab hier müssen die Kisten mit der zerlegten Graf Götzen getragen werden. Hunderte von Trägern werden rekrutiert. Aus dem geheimen Bericht des Staatssekretärs im Reichskolonialamt Bernhard Dernburg. In Dar es Salaam ging nahezu jeder Weiße mit einer Peitsche spazieren. Auf dem Tisch der Hauptkasse habe ich eine gefunden. Im Staatsbüro der Usambara-Bahn lag sie direkt neben dem Tintenfass. Und so erlaubt sich fast jeder Weiße, auf jedem beliebigen Schwarzen herumzuschlagen. Gutachten des Oberleutnants von Eckert an die kaiserliche Bezirkshauptmannschaft Omaruru, 1900. Die Exekution der Prügelstrafe vollzieht sich heute als glatter Akt ohne Nerveneindrücke. Sie ist bei der Gleichgültigkeit des Negers gegen körperlichen Schmerz vielleicht als nachdrückliche Ermahnung zu betrachten. Bei der Lösung der Erziehungsfrage des Negers spielen eben Schläge eine wichtigere Rolle als Schlagwörter. Bericht der Station Atakpame an das Gouvernement 1906, gezeichnet von Döring. Es ist fast unvermeidlich, dass von den Hieben der Flusspferdpeitsche Löcher in die Haut gerissen werden. Die Wunde wird schmutzig, eitert und der Gezüchtigte bleibt wochenlang arbeitsunfähig. Wie so anders die Züchtigung mit dem Tauentchen. Der Schmerz ist heftig, brennend heiß und juckend, aber die Haut wird nur selten verletzt. Fachgutachten vom 30. April 1906 von Professor Emil Steudel, Generalarzt im Kommando der Schutztruppen. Es ist zuzugeben, dass das Tauende die Haut mehr schont und weniger leicht blutige Striemen und direkte Hautverletzungen macht als ein Kiboko. Ein Tauende macht aber mehr Verletzungen in der Tiefe. Und auf diese Verletzung tiefer Organe, besonders der Leber, sind mit größter Wahrscheinlichkeit die auf körperliche Züchtigungen folgenden plötzlichen Todesfälle zurückzuführen. Ratgeber für die Tropen, verfasst vom Medizinalreferenten in der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes, Dr. Paul Kohlstock. Der Tropenkoller ist kein leerer Wahn, sondern stellt meiner Ansicht nach eine Mischung von krankhafter Nervosität sowie mangelnder Selbstzucht dar, welche zu schweren Übergriffen gegen Hab und Gut, Leib und Leben meist nur der schwarzen Untertanen führt. Sowohl die Richter als auch die Laien dürften bei der Beurteilung solcher Vergehen die mildernden Umstände nicht ausschließen. April 1914. Die Träger erreichen Kigoma. Und die Papenburger fangen an, die Graf Götzen zusammenzunieten. Ende Juni 1914 wird der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo ermordet. Ende Juli 1914 erklärt Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Deutschland unterstützt Österreich. Russland unterstützt Serbien. Frankreich unterstützt Russland. Großbritannien und Belgien unterstützen Frankreich. Anfang August 1914 ist der Krieg ein Weltkrieg. Der Krieg hat uns in Deutsch-Ostafrika völlig überrascht und unvorbereitet gefunden. Unsere Truppen beliefen sich nur auf 2400 Askari, farbige Soldaten zur Verhütung von eingeborenen Aufständen und ungefähr 2000 Mann Polizei. An Geschützen hatten wir nur ein paar alte Kanonen, die Salut feuerten. Heinrich Schnee, Gouverneur der Kolonie. Ich erwartete von Stunde zu Stunde die Nachricht, dass Deutsch-Ostafrika in Gemäßheit des Kongo-Abkommens neutralisiert werden würde. Anstelle dessen erschienen am 8. August zwei englische Kriegsschiffe und bombardierten unsere Funkstation in Dar es Salaam. Wir waren entrüstet darüber, dass vor Augen der Schwarzen Weiße gegen Weiße kämpfen sollten. Während Schnee kapitulieren will, rüstet Kommandeur Letov Vorbeck die Friedenstruppen auf. Er rekrutiert Siedler, Freiwillige und weitere Askari. Ein neuer Halt. Die Motoren der Liemba sind gestoppt. Mehrere Barkassen umkreisen uns. Ein Mann mit spitzem Kinnbart nach Rasterart hat sich neben mich an die Reling gestellt und schaut mich prüfend von der Seite an. Er könne Informationen bieten, gegen Bezahlung. Naja, sei nur so eine Idee gewesen. Der Mann heißt Philipp und spricht Französisch, ist wohl kein Tansanier, scheint sich aber gut hier auszukennen. Er zeigt auf die Küste. Ein fernes Lehmhüttendorf vor einem Hügel ist schemenhaft erkennbar. Die Deutschen haben dort vor 120 Jahren eine katholische Kirche gebaut. Leoparden gäbe es in den Bergen und große Schlangen, Kobras, vor allem auf dem Weg von Wampembe nach Itzinga. Das sei das Nachbardorf, wo man gerne fischen gehe. Die kleinen Fische, die Ndaga. Und Buschmänner leben hier, die Affen und Schlangen jagen und sie verzehren. Eine neue Barkasse hat angelegt, völlig überladen. Zwei Halbwüchsige schöpfen hektisch Wasser aus dem Boden. Philipp unterhält sich mit den Leuten. Sieben Jahre habe er hier als Fischhändler gelebt. In der Regel fange man viel Fisch hier. Und wenn die Ausbeute mal schlecht ausfalle, dann werden Pilgerfahrten unternommen. Dorthin. Er zeigt auf einen Felsen im See. Philipp sagt, sie beten zu ihren Göttern, ohne zu wissen, dass es die Falschen sind. Man schlachte Ochsen, anschließend gieße man das Blut in den See. Nach einer Woche gebe es dann reichlich Fisch. Die Liemba hat wieder Fahrt aufgenommen. Philipp erzählt weiter. Er habe Landwirtschaft studiert in Ruanda, Burundi und zuletzt im Kongo. Ende Von jedem Studienort habe er fliehen müssen, weil man den jeweiligen Präsidenten umgebracht hatte und es zur Krise gekommen sei. Aber er habe seinen Abschluss gemacht. Genützt hat ihm der Abschluss bisher nichts. Philipp muss sich als kleiner Händler durchschlagen, wie die meisten Passagiere auf der Liemba. September 1914. Paul von Lettow-Vorbeck hat Korvettenkapitän Gustav Zimmer als Befehlshaber an den Tanganyika-See beordert. Der See bildete die Grenze zu den Belgiern im Osten und den Briten im Süden. Am 19. Oktober 1914 beschießt Zimmer die belgische Stellung in Albertville auf der anderen Seeseite. Der belgische Dampfer Delcommune sinkt. Die erste der Kriegsführung auf dem Tanganyika-See gestellte Aufgabe war erfüllt. Das einzige größere belgische Fahrzeug war vernichtet. Die Deutschen verfügen zu diesem Zeitpunkt nur über zwei kleine, altersschwache Dampfer. Die Hedwig von Wismann und die Kingani. Inzwischen hatte ich die Anlage einer Werft in Kigoma in Angriff nehmen lassen. Dort war man dabei, den 1200 Tonnen großen Dampfer Götzen zusammenzusetzen. Spät abends. Ein neuer Stopp. Lagossa. Im grellen Lichtkegel der Bordscheinwerfer schaukelt eine Barkasse. Unsichtbar unter der Menge von Passagieren. Gelbe Kanister werden an Bord gehievt. Palmöl sei da drin, sagt Daniel. Ein wichtiges Agrarprodukt aus der Region. In der Nähe soll es ein riesiges Tal voller Ölpalmen geben. Dort lebten über 5000 Kleinbauern seit Jahrhunderten. Jetzt sollen sie weg. Eine Freihandelszone sei geplant. Investoren aus Saudi-Arabien wollen dort zukünftig ihre eigenen Palmölplantagen betreiben. Könne man nicht den lokalen Bauern helfen, ihre Produktionsweise zu verbessern? Stattdessen drohe ihnen Arbeitslosigkeit. Als Diebe werden sie enden. Erschossen von den Security-Leuten der neuen Besitzer. Eine neue Form des Kolonialismus sei das. Our country is sold actually to another colonialists. Anfang Juni wurde der Götzen fertig, 8 Seemeilen laufend. Kapitän Gustav Zimmer. Bei seiner Größe bedeutete er eine außerordentliche Verstärkung unserer Streitkräfte auf See. Vor allem war durch ihn eine Beschleunigung unserer Truppentransporte möglich. Außerordentlicher Rapport des belgischen Postenkommandanten S. de Canté vom 9. Juni 1915. Heute um 6.15 Uhr ist ein riesiges deutsches Dampfschiff von Norden her kommend an unserer Stellung vorübergezogen. Das Schiff hatte ganz die Form eines Hochseedampfers und war gewiss 3 bis 4 Mal so lang wie die Wismann. Mittag. Ich gehe ins Bordrestaurant. Ein heller, luftiger Raum an Deck der ersten Klasse. Aber alle Passagiere haben Zutritt und die Preise sind erschwinglich. Jeder Tisch ist belegt. Ich stochere in meinem Fischfilet herum. Mein Tischnachbar fragt sich, warum der Fisch hier nicht aus dem Tanganyika-See komme, sondern aus dem Viktoriasee. Und liefert die Antwort gleich selbst. Tanganyika lakes there are a lot of fish and very very nice one. If you ask those people why. Anders als am Tanganyika See habe man den Fischfang am Lake Victoria industrialisiert. We blame our government. It doesn't make sense, you know. If you are in Lake Tanganyika and you eat a fish from Lake Victoria. Der Fischexperte isst Hühnchen. Er misstraut der Kühlung. We don't have electricity, we have only generators. So generators may be one day no electricity. Das Problem sei die Stromversorgung. Es gebe nur Generatoren. Daher produzierten die Fischer nur Trockenfisch, den sardinenähnlichen Daga. Daniel, der Anwalt, hat sich zu uns gesetzt. Constant supply of electricity for it to develop, so that industries could stabilize. Kigoma brauche eine konstante Stromversorgung. Die war schon in greifbare Nähe gerückt durch ein Millennium-Projekt. Präsident Bush hatte umgerechnet 200 Millionen Dollar, unter anderem für den Bau eines Wasserkraftwerks, in Aussicht gestellt. Doch dort, wo der Bau geplant war, fand man anscheinend eine neue Schneckenart und stoppte das Vorhaben erstmal. Was sei nun wichtiger? Luxus sei das, den man sich hier nicht leisten könnte. Im März 1915 war bekannt geworden, dass eine englische Marineexpedition mit Motorbooten unterwegs war, um uns die Seeherrschaft streitig zu machen. Am 2. Dezember 1915 beauftragt der neue Befehlshaber Gustav Zimmer Oberleutnant Rosenthal, die Aktivitäten am belgischen Ufer auszukundschaften. Rosenthal wollte an Land schwimmen, trotz Brandung und Krokodilgefahr. Er erreichte die Helling, stellte zwei Motorboote fest und schwamm zurück. Doch Rosenthal gerät in belgische Kriegsgefangenschaft. Seine Erkundung, die für uns so überaus wichtig war, brannte ihm auf der Seele. Es gelang ihm, die Erlaubnis zu erwirken, einen Brief nach Kigoma schicken zu dürfen. Mit Urin schrieb er auf die Rückseite dieses Briefes seine Beobachtungen. Der Brief kam Februar 1916 in meine Hände. Leider zu spät. Ehre dem Tapferen. Der Mond hängt tief am Tropenhimmel, wie eine fette Orange. Glühwürmchen schwärmen umher. Alles ist draußen an Deck und genießt die Abendluft. Die Österreicher stehen vor ihren Kabinen und machen sich Gedanken, wo sie die Nacht verbringen werden. Draußen mit Decke oder drinnen mit Gestank. Wir haben uns wieder was ausdenken müssen, gell? Schlaft der raus, oder? Willst die Decken haben? Dann stehen wir an der Reling und stieren in die schwarze Nacht. Irgendwo liegen die fernen Ufer, doch zu sehen ist nichts, nicht mal die tanzenden Lampen der Fischerboote. Auch eine Österreicherin scheint an die Fischer zu denken. Ein Lied fällt ihr ein, ein ganz liebes Lied. Ich geh vor mit der Zilm, das ist so rot, über den See, da freut sich das Fischerl, juge, juge, Fischerl am See. Dezember 1915. Die gefürchteten englischen Boote lassen Letov Vorbeck keine Ruhe. Er schickt einen eigenen Mann, Kapitän Schönfeld. Der geht mit der kleineren Kingani auf Erkundungsfahrt. Doch gerade am Tag zuvor hatte der britische Kommandeur Geoffrey Spicer Simpson die Motorboote Mimi und Tutu zu Wasser gelassen. Es waren schnelle Boote. Jedem unserer Fahrzeuge zumindest an Schnelligkeit um das Doppelte überlegen. Und sie führten weittragende Schnellfeuergeschütze neuester Ausführung. Am 26. Dezember sichteten sie die Kingani und nahmen sie unter Feuer. Die Kingani wird der englischen Flotte einverleibt. Mitten in der Nacht. Ich liege auf dem unteren Teil eines Etagenbetts, das etwa 60 cm schmal ist. Zu wenig Platz zum Umdrehen. Man klebt an der PVC-Unterlage fest. Die Liemba schlingert, stampft, rollt. Mir ist entsetzlich übel. Außerdem träume ich, feindliche Boote rammten unser Schiff, das sich steil aufbäumt. Wahrscheinlich habe ich Fieber. Als ich aufwache, ist die Übelkeit verflogen. Durch das Bullauge sehe ich Schaumkronen auf den Wellen. Im Restaurant kann ich gerade noch einen freien Stuhl ergattern. Rundum lebhaftes Palaver. Alles dreht sich um die Geschehnisse der vergangenen Nacht. Bei einer Haltestation hat anscheinend schwerer Seegang das Anlegen der Boote behindert und sie immer wieder gegen den Rumpf der Liemba geworfen. Eine Frau berichtet. Vor allem im Unterdeck haben sich die Menschen vor den überbordenden Wellen gefürchtet und seien auf die Kommandobrücke geflüchtet. Der Kapitän habe über Lautsprecher versucht, die Passagiere zu beruhigen. Draußen liegt wieder ein Boot längsseits. Ich werfe einen Blick nach unten. Es ist kaum mehr Seegang. Die Österreicher sind auch schon wach. Offenbar haben sie die nächtlichen Anlegeversuche miterlebt. Ja, und in dem einen Mann hat es das Kind aus der Hand fast gerissen. Wir haben schon geglaubt, das Kind ist im Wasser drinnen. Uns ist das Herz stehen geblieben. Dann hat er es gerade noch zurückgefischt. Also das sind Erlebnisse, die schon, wie gesagt, das fällt schon nicht mehr unter Urlaub. Das ist schon ein bisschen belastend. Ich meine, ich verkraft das, aber man denkt sich schon allerhand dabei, was schwer, gell? Also man muss das Leben schwer verdienen da. Die schweren Fenster des Restaurants sind aufgestellt, sodass frische Luft zirkulieren kann. An den Wänden hängen zwei gerahmte Fotografien. Sie zeigen Julius Nyerere, den Staatsgründer von Tansania, und Jakaya Kikwete, den amtierenden Präsidenten. Die Nation feiert 2011 ihr 50-jähriges Bestehen. Ich sitze mit Daniel in Fensternähe. Wir schlürfen lauwarme Cola und reden über ein längst vergangenes Kapitel tansanischer Geschichte. Die Ära des Gouverneurs Graf von Götzen, des früheren Namenspatrons der Liemba. This Liemba firstly was named Götzen. So it was just like trying to place. Die Liemba sei anfangs nach diesem Graf von Götzen benannt worden. Man habe sich anscheinend bemüht, den Gouverneur für seine besonderen Verdienste zu ehren. Unter Götzen betrieben die Deutschen damals den Anbau von Cash Crops, landwirtschaftliche Produkte für den Export. Man könne sich aber weder von Sisal noch von Baumwolle ernähren. Das haben seine Landsleute am eigenen Leib erfahren und sich gewehrt. And people fought. Maji Maji lautete damals der Schlachtruf. Er sei mit dem fatalen Glauben verbunden gewesen, dass sich die deutschen Gewehrkugeln in Wasser verwandeln würden. Graf von Götzen hatte die Hüttensteuer in eine Kopfsteuer verwandelt. Das neue Diktat presste die Menschen noch stärker in die Zwangsarbeit, während die eigenen Felder brachlagen. Hunger drohte. Am 20. Juli 1905 rissen Arbeiter auf einer Plantage die verhassten Baumwollpflanzen aus der Erde. Das war der Auftakt zum Maji-Maji-Krieg. Graf Götzen erklärt die Gründe des Aufstands in seiner Denkschrift an den Reichstag mit einem Reagieren des Buschnegers gegen die vordringende Kultur. Die unvermeidbare Unzufriedenheit des Naturmenschen mit der vordringenden Zivilisation und ihrer Forderung zur Arbeit. Szene aus dem Kampf mit den Hereros. Originalvortrag von Georg Pfaff. Edelson-Rekord. Im Gefecht trafen Lanzen, Speere und der Glaube an alte Zauberkräfte auf moderne Maschinengewehre. Historiker schätzen, dass 250.000 bis 300.000 Menschen beim Maji-Maji-Krieg in Deutsch-Ostafrika umgekommen sind. Wie in allen Kriegen gegen unzivilisierte Völkerschaften war auch im vorliegenden Fall die planmäßige Schädigung der feindlichen Bevölkerung an Hab und Gut unerlässlich. Aus den Memoiren des Grafen von Götzen. Ich bin im Unterdeck. Die Luft ist klebrig, erfüllt von beißendem Fischgeruch. Menschen zusammengedrängt mit Säcken voll Reis, Fisch, Kindern, Hühnern und Ziegen. Es ist kein Durchkommen. Gideon, der fischkundige Tischnachbar vom Vortag, begleitet mich. Gideon fragt ein paar Frauen, ob ich mit ihnen sprechen kann. Verlegenes Gekicher. Eine Frau namens Paula, deren geflochtene Zöpfe in einem Mini-Pferdeschwanz münden, soll meine Gesprächspartnerin sein. Zuerst wehrt sie sich, scheucht dann aber eine andere Frau, die näher rückt, energisch weg. Siehst du nicht, dass ich arbeite, sagt sie mit gespielt wichtigtuerischer Miene und erntet großes Gelächter. Afrikanischer Humor, sagt Gideon. Paula erzählt, dass hier alle mit Fisch handeln. Ja, natürlich mit Trockenfisch. Was denn sonst? Sie seien unterwegs nach Sambia und versuchen dort, ihren Fisch loszukriegen. Bestenfalls können sie dann gleich wieder mit der Liemba zurückfahren. Handeln sie nur mit Fisch? Paula bejaht, aber es gäbe auch Händler, die andere Ware anbieten. Außer Lebensmitteln werden Kosmetika gehandelt. Normalerweise werde alles in Tansania gekauft und in Sambia verkauft. Dort seien die Preise höher. In Sambia gäbe es ein Netz von Jugendlichen, die das Geschäft mit den Kosmetikartikeln organisieren. Und dann erzählt Paula noch, dass sie letzte Woche einer Freundin geholfen habe, ein Kind zur Welt zu bringen. Direkt hier auf dem Boden des Unterdecks. Am nächsten Morgen nähern wir uns Kasanga, dem ehemaligen Bismarckburg. Außer Mpulungu die einzige Station, die einen Hafen besitzt. Die Liemba wird hier wohl einige Zeit vor Anker liegen, da größere Mengen Zement verladen werden sollen. Daniel geht von Bord. Er will morgen wieder zusteigen, wenn die Liemba zurückfährt. Auch die Österreicher verlassen das Schiff, reihen die Reise an der Spitze ihrer Erlebnisse ein und nehmen sich vor, zu Hause wieder ganz normal weiterzuleben. So ein Erlebnis habe ich eigentlich noch nicht gehabt. Wir werden heimkommen und ganz normal wieder weiterleben, gell? Es wird sich nichts ändern für uns und für die anderen. Ich beschließe spontan, von Bord zu gehen. Die alte deutsche Festung soll noch größtenteils erhalten sein. Die möchte ich mir anschauen. Ja. Viel Glück. Ja, danke, ebenfalls, gell? Bye, bye. Unmittelbar vor mir ist eine Anhöhe. Dahinter sollen die Ruinen liegen. Ich versuche, mit dem Zoom meiner Kamera etwas zu erkennen. Nichts. Stattdessen sehe ich, wie ein Uniformierter mit Gewehr die Böschung herunterkommt. Hey, hey! Fotografieren verboten. Das sei militärisches Sperrgebiet. Und zu der Festung dürfe man auf keinen Fall. Dort seien sie, die Soldaten, selbst untergebracht. Sie seien hier, um die tansanischen Siedlungen gegen bewaffnete Banden zu schützen. Ich kehre zum Schiff zurück. Vom Oberdeck aus versuche ich, die Festung zu erspähen, was mir nicht gelingt. Damals war Bismarckburg über Monate hinweg wichtigstes Ziel der Graf Götzen. Wir sind im sambischen Mpulungu angelangt. Der Schiffskran setzt sich in Bewegung. Unzählige Säcke mit Trockenfisch müssen an Land. Dann wird die Gangway heruntergelassen. Händler, Geldwechsler und Neugierige strömen an Bord. Auf dem Achterdeck hat sich eine Gesprächsrunde aus neuen Passagieren gebildet. Ein älteres weißes Ehepaar in Fahrradkleidung, Unterarme und Waden sonnenverbrannt, und zwei Afrikaner. Das Ehepaar kommt aus Belgien. Nous voyageons en bicyclette. Sie sind mit dem Fahrrad unterwegs. Ihr Mann habe lange im Kongo gelebt. Eine Reise mit der Liemba sei sein Kindheitstraum gewesen, den man sich jetzt, im Alter von mehr als 60 Jahren, erfüllt. Er schätze vor allem die Langsamkeit. Daher komme für ihn nur das Reisen mit dem Fahrrad, zu Pferd oder zu Fuß in Frage. Auf Nebenrouten komme man eher in Kontakt mit der Bevölkerung. Es erfordere keinen Mut, so zu reisen. Man sei glücklich. Es sei eine persönliche Entscheidung. Man wolle den Spuren Livingstons folgen, geschichtsträchtige Orte aufsuchen, wie dieses Schiff. Mit seinem Vater, einem Ethnologen, sei er schon als Kind viel gereist. Auch wenn es heute keine wirklichen Entdeckerreisen mehr gäbe, versuchen sie, die Seele eines Volkes zu erkunden. Der schlechte Ruf Afrikas sei nicht gerechtfertigt. Afrika sei sehr gastfreundlich. Einer der beiden Afrikaner, Eli ist sein Name, greift das Gespräch auf. Afrika könne neue Hoffnung schaffen bei solchen Worten. Viele Weiße schätzen Afrikaner nach wie vor gering. Dabei brauche es Liebe und Mitgefühl, um zusammenzuleben. Afrika müsse neu erblühen, auch wenn er nicht wisse wie. Ein Wunder müsse geschehen. Februar 1916. Während die Graf Götzen nach wie vor Truppen transportiert, erleidet nun auch die von Wissmann das Schicksal der Kingani. Sie wird von englischen Schnellbooten beschossen und, bevor sie dem Feind in die Hände fällt, von den Deutschen gesprengt. Durch den Verlust der Kingani und der von Wissmann war das kampffähige Schiffsmaterial auf den Dampfer Götzen beschränkt. Die Seeherrschaft war ernstlich gefährdet. Auf Befehl des Kommandos wurden die beiden schweren Geschütze der Götzen von Bord genommen und an die Front abgegeben. Damit war der Dampfer für eine militärische Verwendung auf dem See unbrauchbar gemacht. Anstelle der abgegebenen Geschütze wurden Attrappen aufgebaut. Das erweist sich als wirkungsvoller Bluff. Der Gegner wagt sich in den folgenden Monaten nicht an die Götzen heran. Ich sitze mit Eli im Restaurant. Er telefoniert. Das war Chiluba, die Sprache seiner kongolesischen Heimatprovinz Kasai. Er sei auf der Rückreise von Südafrika, wo seine Nichte geheiratet habe. Eli lebt in Kigoma. Bis vor kurzem gab es dort das zweitgrößte Flüchtlingsaufkommen weltweit. Tansania wurde zum Asylland für Schutzsuchende aus dem Kongo, Burundi oder Ruanda. Ich frage ihn, warum er den Kongo verlassen hat. Die Antwort ist ausweichend. Dass er sich heute in Tansania aufhalte, spiegelt einfach die afrikanische Realität wider. Irgendwo müsse man ja leben. Der Krieg im Kongo habe einen Exodus an Akademikern ausgelöst. 5 Millionen Menschen seien in diesem Krieg umgekommen. Doch keiner würde mehr darüber reden. Die Rohstoffjäger machen es wie die Honigsammler. Die legen Feuer, um die Bienen zu vertreiben. Genau das sei im Kongo passiert. Der größte Schatz seines Landes sei Coltan. Entsetzliche Dinge seien in seinem Namen im Ostkongo passiert. Coltan ist ein Metall, das zur Herstellung von Handys gebraucht wird. Seine Hauptlagerstätten liegen im Kongo. Aber schon zu Kolonialzeiten war man hinter den kongolesischen Bodenschätzen her. Eli zeigt aufs Westufer. Diese Häfen dort drüben habe man damals nur gebaut, um die Ausbeute nach Europa bringen zu können. Zum Beispiel sei das Kupfer von Kalemi per Schiff nach Kigoma verfrachtet worden. Dann weiter mit der Bahn nach Dar es Salaam und von dort wieder per Schiff nach Europa. Bis Ende 1915 können sich Littow-Vorbecks Truppen gut behaupten. Die gegnerische Großoffensive unter General Smuts erfolgt im Februar 1916. Briten, Südafrikaner und Belgier sind den Deutschen zahlenmäßig und waffentechnisch stark überlegen. Littow-Vorbeck setzt immer mehr Guerillatechniken ein. Er will Zeit gewinnen, will möglichst viel alliierte Truppen in Afrika binden, um sie vom europäischen Kriegsschauplatz fernzuhalten. Haltestation Kipili. Die Fahrräder der Belgier werden verladen. Sie selbst sitzen schon im Boot, es schaukelt auf den Wellen. Mit angespannten Blicken verfolgen sie, wie die Räder abgeseilt werden. Neben mir bindet ein Mann das Seil einer neu eingetroffenen Barkasse fest. Auf seinem T-Shirt steht Förderkreis Zahngesundheit Mittelfranken. Ob ich ihn auf die Herkunft des Hemds ansprechen soll? Er scheint mein Interesse bemerkt zu haben und kommt mir zuvor. Was ich mache, woher ich komme, wie ich heiße, will er wissen. Jede meiner Antworten echot er an seine Freunde weiter. Und wie heißt er? Michael Jackson. Unsere Plauderei endet abrupt. Unter den Bootsleuten ist der Kampf um die Passagiere voll entbrannt. Mein Gesprächspartner verschwindet, ohne dass ich ihn nach dem T-Shirt fragen kann. Elie und ich winken den Belgiern zu und er bedauert ihren Weggang. Auf tansanischer Seeseite findet er selten jemanden, mit dem er Französisch sprechen kann. Er findet es eigenartig, dass die Deutschen ihre Sprache versteckt haben. Ein schlechtes Zeichen. Elie ist den verhassten belgischen Kolonialherren dankbar für die französische Sprache und wundert sich über die deutschen Kolonialherren. Sie hatten offenbar nicht begriffen, was für ein Geschenk ihnen Gott da gemacht hat. Es wäre wichtig gewesen, nicht nur materiellen Nutzen daraus zu ziehen, sondern einen spirituellen Zugang zu finden. Sie hatten nur den Unterschied herausstellen. Um Menschen gut zu führen, müsse man jedoch verschmelzen mit ihrer Kultur. Sommer 1916. In weiten Teilen der Kolonie wird die Lage kritisch. Es kommt zu wechselvollen Kämpfen, aber der Druck der Alliierten auf die Deutschen nimmt merklich zu. Von einer Beendigung des Feldzugs will Lettow Vorbeck nichts wissen. Dennoch beginnen die Truppen zurückzuweichen. Mit ihnen Frauen und Kinder der Askari, außerdem ein Tross an Trägern, Dienern und Köchen. Es fehlt an Verpflegung und Munition. Die Truppen plündern erbarmungslos Ernte und Vieh. Auch der Bedarf an neuen Trägern wächst mit den Todesraten unter ihnen. Als am 26. Juli Kigoma endgültig geräumt wurde, die Belgier die Bahn im Besitz hatten und auch schon Gottorp bedrohten, wurde die Götzen von uns versenkt, ohne dass ein feindliches Fahrzeug in der Nähe war. Schwer wurde es uns, den Tanganyika-See, wo wir vom September 1914 bis Juni 1916 die Herren gewesen waren, den wir liebgewonnen hatten, auf dem wir manches schöne Seemannsstück ausgeführt hatten, zu verlassen. Kigoma 1918. Nach dem Krieg heben die siegreichen Belgier die Graf Götzen. Sie versinkt jedoch erneut in einem schweren Sturm. Erst 1927 gelingt es den englischen Kolonialherren, das Schiff endgültig zu bergen. Es bekommt einen neuen Namen. Wir steuern den Hafen von Kigoma an. Dort wird die Liemba erstmal vor Anker liegen. Sie kann nicht mehr so oft in See stechen wie eigentlich nötig, da sie mittlerweile Verluste einfährt. Eine Gesamtsanierung ist fällig, doch dafür fehlt das Geld. Die Liemba könne ein symbolisches Bindeglied zwischen Deutschen und Tansaniern werden. Die Liemba sei als Kolonialschiff ins Land gekommen. Jetzt sollten die Tansanier darüber nachdenken, wie sie mit ihren früheren Kolonialherren zusammenarbeiten können. Papenburg im Emsland, Geburtsstätte der Liemba. Der Vorsitzende des dortigen Heimatvereins, Hermann Josef Averdung, hat einen Plan. Ja, Papenburg ist ja eine alte Schifferstadt und im Jahre 1913 wurde auf der Meierwerft ein Schiff gebaut mit einer einmaligen Historie, was damals weggebracht worden ist zum Tanganyikasee. Und es ist meine mir selbstgestellte Aufgabe, dieses Schiff nach Möglichkeit an seinen Entstehungsort zurückzuholen. Geht es nach dem Willen von Averdung, soll die Liemba ein Museumsstück werden. Sein neu gegründeter Verein hat bereits 2 der auf 3,5 Millionen Euro geschätzten Kosten für die Rückholung zusammen. Doch fast zeitgleich formiert sich eine andere Initiative. Deren Hauptinitiatoren sind das Ehepaar Elisabeth und Franz Hiss. Die beiden waren bis 2007 als Entwicklungsfachkräfte am Tanganyika-See. Das eine ist, dass die Liemba soll erhalten werden und die soll eben noch mindestens 50 Jahre weiterhin den Dienst für die Menschen und für den Gütertransport übernehmen. Dann also dass durch die Liemba und diese Kooperation halt Entwicklung gefördert werden soll. Diese Ideen sind Ergebnisse von Gesprächen, die ich praktisch mit verschiedenen Akteuren in der Region geführt habe. Und da waren die Kirchen vertreten, da waren die Betreibergesellschaft, die Jane Goodall-Institut, UNHCR vertreten, GTZ. Wir haben zusammengesessen und haben uns überlegt, so was könnte eigentlich so wichtig sein für diese Region. Ne? Und als Zugpferd halt oder als Zugschiff die Liemba. Das Ganze ist ja ganz stark verknüpft mit einer gemeinsamen deutsch-tansanischen Kolonialgeschichte. Und von daher ist das 100-jährige Jubiläum jetzt 2015 als 100-jähriges Jubiläum ein ganz interessanter Punkt, ne? auf den wir hinarbeiten, wo es gibt sich unseres Erachtens da eine Möglichkeit, Geschichte zu verarbeiten, vielleicht in einer leichteren Art als die Vorkommnisse in Namibia oder beim Machi-Machi-Krieg in Tansania, wo es ja eine eher schwierige und schmerzhafte Aufarbeitung gab. Und Hermann Josef Awadung? Graf Götzen Rückholung nennt er seinen Verein, offenbar unbeeindruckt vom Lauf der Geschichte. Sein Bezugsrahmen ist ein anderer. Also die Menschen können sich ein 100 Jahre altes Schiff anschauen und welches wirklich unglaublich mit dem Papenburger Schiffbau eine Verbindung hat. Und wenn man sich einmal vorstellt, dass mein Großvater, wenn er davon erzählte, immer Tränen in den Augen hatte, dann kann man vielleicht verstehen, was dieses Schiff für unsere Region für eine Bedeutung hat. Doch mittlerweile hat sich die Politik eingeschaltet und andere Weichen gestellt. Franz Hiss? Ja, es gibt dann halt ein Interesse, das eben zu klären, inwiefern die Förderung der Liemba ein Projekt sein könnte, das man als Entwicklungskooperationsprojekt dann auch unterstützen. Sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene. Ja. Aber da ist alles noch im Fluss. Im März 2011 waren Vertreter der niedersächsischen Staatskanzlei in Kigoma. Die Delegation befürwortet ausdrücklich die Generalsanierung der Liemba und den Erhalt für die Region mithilfe deutscher Unterstützung. Erste Gespräche mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung fanden bereits statt, weitere sind anberaumt. Gutachten wurden beauftragt. Die Liemba liegt vor Anker. Die Passagiere stehen dicht gedrängt auf dem Vorderdeck. Am Kai steht eine ähnlich große Menschenmenge. Alles wartet, bis die Gangway heruntergelassen wird. Daniel und ich verabschieden uns vom Kapitän. And we have no any major problems, just minor problems. So I think the ship will continue. Maybe another 100 years to continue working. I think we need more economic generating activities than nicht in Deutschland. Hier solle das Schiff seinen Dienst versehen. Schließlich sei das der ausdrückliche Wunsch des ursprünglichen Auftraggebers gewesen. Einsatzort Kigoma. So lautete doch der allerhöchste Befehl des Kaisers. Sollte man den etwa ignorieren? Daniel zeigt auf eine Anhöhe hinter dem Hafengelände. Dort ist ein eleganter Kolonialbau zu sehen, mit großer Freitreppe, Arkadenbögen, zwei Seitentürmen. Ein Jagdschloss für den Kaiser, erfahre ich. Heute noch Kaiserhof genannt. Der schmale Landungssteg ist freigegeben. Ich bin froh, dass sich die Schwüle der letzten Tage verzogen hat. Eine leichte Brise weht bei tiefblauem Himmel. Kaiserwetter in Kigoma. Jenseits von Papenburg, im Kielwasser deutscher Kolonialgeschichte. Von Judith Fehrenbacher. Regie: Günther Maurer. Redaktion: Walter Filz. Produktion: Südwestrundfunk 2011. Meine Damen und Herren, wie es nun letzten Endes mit der MS Liemba weitergehen wird, ist nach wie vor offen. Nach einer aktuellen Schätzung würden sich die Renovierungskosten auf ca. 6 bis 8 Millionen Euro belaufen. Da ist vor allem die Privatwirtschaft gefragt, was man sicher auch in der niedersächsischen Staatskanzlei so sehen wird, die nach wie vor Interesse bekundet an einer Erhaltung der MS Liemba.